Heute geht es um knallharte Action. Das Thema des heutigen Podcasts ist 90er-Actionfilme. Wir haben uns mal wieder hier zusammengefunden, um über einige unserer Lieblings-Action-Streifen aus den 90ern zu reden. Und ich bin mal wieder hier nicht alleine. Bei mir ist der großartige Solotso. Hallo Lotso. Hallo Huli, es freut mich heute sehr, hier sein zu dürfen. Ja, die Idee, dass wir über 90er Jahre Actionstreifen reden, war ja deine Idee. Magst du mal kurz erläutern, warum das Ganze? Die 90er sind meiner Meinung nach das beste Jahrzehnt für Actionfilme gewesen und vor allem ein sehr einzigartiges Jahrzehnt, was die Actionfilmauswahl anbelangt. Und das liegt daran, dass Ende der 80er zwei Dinge passiert sind, die das Action-Genre komplett umgekrempelt haben. Das erste war 1988. Da kam ein kleiner Film namens Stirb langsam raus. Und heute, wenn man zurück auf Stirb langsam schaut, ist nicht mehr unbedingt ersichtlich, warum das damals so ein riesen Game-Changer war. Aber Stirb langsam hat tatsächlich quasi mit die Wende im Action-Kino eingeleitet, weg von den großen, unverwundbaren, muskelpackten Actionhelden halt zu einem Mann von der Straße, einem einfachen Cop, der verwundbar ist, der seine Schwächen und Fehler hat und mit dem man quasi mitleiden kann. Es war auf einmal wurde nicht mehr sinnlos rumgeballert, sondern Stirb langsam ist ein Film, da kommt alles perfekt zusammen. Strukturtechnisch, du hast wie gesagt eine Art neuen Actionhelden, der nicht einfach irgendwo reingeht und alles kaputt schießt, sondern der seinen Verstand einsetzen muss. Er muss sich um seine Wunden kümmern. Wenn er über Glasscherben läuft, muss er sich die Splitter aus dem Fuß ziehen. Er ist auf Hilfe angewiesen. Also, das war schon wichtig für den Actionfilm, dass man quasi sehen konnte, okay, ein Held, der funktioniert, das muss quasi nicht immer Rambo sein oder ein Schwarzenegger in das Phantomkommando. Und 89 kam dann der Fall der Mauer, was für die Amerikaner dann auch eine neue Situation war. Denn die 90er waren quasi ein Jahrzehnt, da standen die USA ohne Feinde da. Und da ging es in Actionfilmen dann auch nicht mehr darum, dass man irgendwie in ein fremdes Land gehen muss, um dort Amerika und Freiheit zu verteidigen, sondern man war halt gezwungen, sich bei der Auswahl seiner Feinde ein bisschen kreativer zu werden. Und man hatte Kriminelle, man hatte domestische Terroristen. Und wie gesagt, anstatt dass einfach alles niedergeballert wird, wurde jetzt viel mehr Wert auf Explosionen gelegt und auf Plots quasi, die im eigenen Land stattfinden. Und wo du die Bedrohung quasi direkt vor der Haustür hast. Und da die 90er halt eine relativ sorglose Zeit für die Amerikaner waren, konnte man mit dem Actionfilm auch übertreiben bis zum geht nicht mehr. In den 80ern hatte man quasi die ständige Angst, einem Atomkrieg zum Opfer fallen zu müssen. Das war in den 90ern nicht mehr da. Und das war halt totales Unterhaltungskino, wenn man sich hinsetzen konnte und 2 Stunden lang zugesehen hat, wie alles in die Luft gejagt worden ist. Das hatte natürlich ein Ende 2001 mit dem 11. September, als Actionfilme gezwungen waren, wieder einen düsteren, ernsthafteren Ton einzuschlagen, weil man auf einmal gesehen hat, oh, wenn ein Wahrzeichen, ein nationales Wahrzeichen in die Luft gesprengt wird und Leute sterben, ist vielleicht doch nicht so die Unterhaltung, die Amerika gerade braucht. Und wir sind auch erst jetzt wirklich im Action-Kino wieder dabei, uns langsam von diesem 9-11-Schock zu erholen. Und darum sind die 90er für mich quasi, was Actionfilme anbelangt, so eine Art kleine Zeitkapsel, in der wirklich alles drin war und die Drehbuchautoren so bescheuert sein konnten, wie sie wollten. weil die Leute wirklich knallharte Action wollte, ohne Sinn und Verstand. Und ja, da kamen halt die besten Filme bei rum, meiner Meinung nach. Würdest du sagen, dass aufgrund dieser Entwicklung sich dann auch so wirklich der Begriff Popcorn-Kino wieder auch geprägt hat? Also einfach nur Kopf aus ins Kino rein? Ich würde Popcorn-Kino nicht mal unbedingt als Kopf aus ins Kino rein betrachten, weil, wie gesagt, ich habe ja eben schon Stirb langsam quasi als eine Art Vorreiter genannt. Das ist ja ein Film, da stecken ja durchaus viele Gedanken hin. Der Film ist sehr gut strukturiert. Du siehst zum Beispiel John McClane, der sich durch das Hochhaus schießt, der macht es halt nicht nonstop, sondern nach so einer Schießerei, nach so einer Prügelei muss er sich Atempausen verschaffen. Und dadurch hast du halt nicht mehr dieses Nonstop-Kino, sondern dem Zuschauer wird eine Pause gegönnt. Und das ist ein völlig anderes Pacing. Das heißt, da steckt schon hier und da Hirn hinter, da steckt schon Ideen hinter. Aber ja, es war eine sorglose Zeit und man musste quasi nicht dauernd verbittert irgendwo rumsitzen, sondern man konnte wirklich so idiotisch werden, wie man wollte, was die Skripts anbelangt. Und ich glaube, wir werden heute über sehr viel hanebüchenen Kram reden und sehr viele Explosionen und auch sehr viele Plots, wo man heute denken würde, ich glaube, man könnte nicht mehr so den großen Unterhaltungsfilm drumstricken. Dem stimme ich zu, aber nochmal, um bei Stirb langsam zu bleiben. Glaubst du, man hat mit Stirb langsam so eine Art Blaupause geschaffen in Sachen Pacing und Storytelling für weitere Actionfilme? Ich will nicht sagen, dass Stirb langsam das alleine gemacht hat. Es gab um die Zeit viele Filme, die da quasi ein bisschen das Ganze mit eingeleitet haben. Lethal Weapon zum Beispiel. Aber es gibt einen Grund, warum Stirb langsam als der größte und bedeutendste Actionfilm aller Zeiten gilt. Und ja, ich würde sagen, was das 90er-Kino anbelangt, war Stirb langsam definitiv eine Blaupause. Das siehst du allein schon an den ganzen Copycat-Filmen, wo ein Actionheld auf total eingeengten, begrenzten Raum agieren muss. Und das einzige andere Mal, wo wirklich ein Actionfilm so prägend für das Genre war, dass sich quasi alle Nachfolger irgendwie daran orientieren mussten, war meiner Meinung nach halt die Bourne-Identität als kurz nach 9/11, als es dann wirklich um die Shaky Cam ging und darum, Action möglichst realistisch darzustellen und auch zu zeigen, hey, hier geht gerade Gewalt vor sich und das ist nicht unbedingt immer das Schönste, was man sich ansehen kann. Das war eine sehr schöne Ausführung zu Stirb langsam und ich habe dir jetzt wirklich sehr gespannt zugehört. Und ich stimme dir auch zu 100% zu deinen Ausführungen. Es ist auch so das Ding, man hat auch mit Stirb langsam auch wieder dieses, ja, man hatte es auch schon oft in den 80ern, aber so dieses Kidnapping-Szenario aufgegriffen, was wirklich schon zuvor man in vielen Kriegsfilmen gesehen hat, aber nicht so in diesem Szenario, dass die Bedrohung von innen kommt quasi. Du hattest das ja eben schön ausgeführt. Und das, es wird oft kopiert, aber so wie man das bei Stirb langsam geboten bekommt, sah ich das selten, sage ich ganz ehrlich. Und ich finde noch heute, ich denke, da sind wir beide einer Meinung, das ist wirklich immer noch ein sehr prägender Film und besonders einer der meistgesehensten Filme zur Weihnachtszeit. Definitiv, also wenn du dir die klassischen 80er-Actionfilme ansiehst, was sie ausmacht, also so Rambo 2 oder das Phantomkommando, das sind halt große muskulöse Typen, große Knarren und dann wird geschossen. Und bei Stirb langsam war das eben nicht mehr so. Wie gesagt, John McClane ist verwundbar. Er ist quasi eine Art neuer Held, wo man auch sagen muss, okay, der kann nicht einfach irgendwo reinlaufen und die Gangster sind alle so blöd, ihn nicht zu treffen mit ihren Gewehren und dann killt er 200 Leute auf einmal. Das lief dann so nicht mehr. Um mal eine Wrestling-Analogie zu bringen, so ein John Rambo ist so eine Art Roman Reigns. Er kommt in den Ring, macht alles platt und du siehst ihm dabei zu, wie er einen nach dem anderen ummäht, aber du stehst nicht wirklich hinter ihm. Und John McClane war dann halt mehr so der Daniel Bryan-Typ, mit dem du mitfieberst und wo du merkst, okay, die Karten sind gerade absolut gegen ihn gestellt, aber er kann es schaffen und dann schafft er es und dann hypst du und fieberst mit ihm und es war halt sehr erfrischend, sehr anders und auch sehr prägend für die kommenden 11 Jahre. Eine sehr passende Wrestling-Referenz, die du hier eingebaut hast. Eine Super. Wrestling-Referenz pro Podcast. Ja. Ich denke aber, wir haben jetzt wirklich sehr intensiv und wir haben auch für diesen Podcast jetzt ein schönes Fundament geschaffen, da du ja jetzt über Stirb langsam gesprochen hast. Könnte man jetzt sagen, er ist so in deiner Top 5 wirklich auch auf Platz 5 in Sachen Lieblings-Action-Filme? Schwer zu sagen, weil ich habe viele Lieblings-Action-Filme. Stirb langsam ist auf jeden Fall einer der Filme, die ich am meisten respektiere und die ich auf jeden Fall als einen der wichtigsten Action-Filme ansehe. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die sich jedes Jahr, alle 2 Jahre mal Stirb langsam zu Weihnachten gönnen. Und ich habe über die Jahre gelernt, den Film sehr wertzuschätzen. Also ich will mich jetzt nicht auf eine All-Time-Top 5 festlegen, aber Stirb langsam ist ganz großes Action-Kino. Definitiv. Auch wenn es halt 80er-Action-Kino ist und nicht 90er, aber es war halt quasi der Startschuss für die neue Ära. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine gute Richtung. Und ich würde jetzt persönlich, damit wir hier mal ein bisschen vorankommen, würde ich gerne dann persönlich, wenn du nichts dagegen hast, auf meiner Liste Platz 5 vortragen. Gerne, leg los. Ich bin ja ein riesiger Sam Raimi-Fan und ich bin nicht nur durch die Spider-Man-Filme, nicht nur durch Army of Darkness, nicht nur durch Evil Dead, ich bin auch irgendwo mit folgenden Filmen irgendwie so ein bisschen in die Kunst, also ich habe so ein bisschen seine Effektkunst erblicken können und die Rede ist jetzt hier von Darkman mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Es ist nicht der allerstärkste Actionfilm, nur was ich so besonders finde an diesem Film, nur mal um kurz den Plot anzureißen, Liam Neeson ist ein Wissenschaftler, er wird dann eben halt von einer Organisation, die eben halt mit Drogen zu tun hat, wird er unter Druck gesetzt und plötzlich in seinem Labor explodiert das Ganze und er verstümmelt. Und er schafft es dann irgendwie im Untergrund, seine Haut zu regenerieren mit seiner wissenschaftlichen Technik. Und man hat ja auch schon so ein paar Fantasy- und Science-Fiction-Elemente mit drin. Und es ist so eine moderne Art von das Phantom der Oper. Und hier kam dann so richtig schön die Effekte von Sam Raimi in den Vordergrund. Das war auch so das erste Mal, dass ich so persönlich, also das gab es mit Sicherheit auch schon in den 80ern, aber das war so das erste Mal persönlich, dass ich als Zuschauer CGI wahrgenommen hatte und das sah damals für damalige Verhältnisse sah das bahnbrechend aus. Denn den Charakter, den Liam Neeson verkörpert, ist eben halt ein Wissenschaftler und er versucht so ein bisschen mit der Hautgenetik zu experimentieren und schafft es dann auch eben halt Masken von anderen Menschen, also von Gesichtern anderer Menschen herzustellen. Und dadurch versucht er dann eben halt wieder diese Organisation, die ihm das angetan hat, versucht er dann eben halt so ein bisschen zu infiltrieren und denen das Handwerk zu legen. Das ist ein richtig interessantes Katz-und-Maus-Spiel mit schönen Thriller-Elementen. Und wie gesagt, Sam Raimi ist meines Erachtens ein Meister der Effekte. Auch schon damals in den 80ern mit Evil Dead konnte man das wunderschön beobachten. Liam Neeson verkörpert die Hauptfigur wirklich gut und auch so mit einem leichten Overacting, denn hier spielt natürlich auch viel Dramaturgie mit, denn aufgrund seiner körperlichen Veränderungen erkennt ihn seine Freundin nicht und er versucht dennoch ihr zu helfen. Und das ist ein wirklich schöner Actionfilm mit einer gewissen Prise Fantasy und Science Fiction, der mir persönlich Spaß macht. Und man sieht hier auch in einem der weiteren Rollen, sieht man unter anderem einen richtig gut agierenden Larry Drake, der einen guten Bösewicht abliefert. Er ist natürlich jetzt nur einer der vielen Bösewichte. Natürlich, weil es hier ein Sam Raimi-Film ist, sieht man natürlich auch in einer der unwichtigen Nebenrollen, sieht man dann auch natürlich auch seinen Bruder Ted Raimi. Das ist so irgendwie das Übliche bei Sam Raimi-Filmen, dass entweder einer seiner besten Freunde mitspielt oder sein Bruder. Das ist ein ganz normales Verfahren bei ihm. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich um ein bisschen Budget einzusparen, Oder denn Bruce Campbell. Bruce Campbell, den sieht man auch hier tatsächlich in einer unbedeutenden Nebenrolle, aber man nimmt ihn gar nicht so wahr. Deswegen, ja, es sind immer auch diese drei, so Ted Raimi, Sam Raimi, Bruce Campbell. Das ist so, die haben immer irgendwie, wenn Filme am Start sind, die hängen so immer irgendwie miteinander. Auf jeden Fall, Darkman ist so für mich so ein kleiner Geheimtipp. Der ist nämlich so über die Jahre ein bisschen untergegangen und ich finde, hier sieht man auch schön die Handschrift von Sam Raimi und das ist so ein Film, den sollte man sich geben, wenn man sich mit den weiteren Projektentwicklungen von Sam Raimi mal vertraut machen möchte, weil man sieht hier auch Parallelen von dem ersten Spider-Man-Film von 2002 war der, glaube ich. Und dann, wenn man das mal so gegenüberstellt, es gibt zu Darkman auch eine Marvel, so ein Marvel-Comic, der dann auch zu dem Film erschien. Und ja, es ist so für eine gewisse Für ein gewisses Klientel ist das so ein kleiner Kultfilm, denn wie gesagt, es ist so eine wirklich moderne Art von der Oper. Und wie gesagt, ja, Phantom der Oper der Neuzeit, absolut für mich ein kleines Highlight der frühen 90er in Sachen Actionfilme. Da du das gerade angeschnitten hast, ich habe ja gehört, dass Darkman vor allem von Sam Raimi erfunden wurde, eben damit er sich keiner gültigen Superheldenlizenz bedienen muss. Dass Darkman im Grunde eine Art Batman ohne Batman ist. Siehst du in Darkman auch so eine Art Vorreiter des modernen Superheldenkinos, wie wir es heute kennen? Absolut, absolut. Also ich meine, Darkman, ich würde ihn jetzt nicht als Superheld einstufen, denn außer dass er jetzt eben halt ne, ein Wissenschaftler ist, der eben halt seine Haut modifizieren kann, die nur für eine gewisse Zeit anhält, hatte er ja keine Superkräfte und er ist ja eher mehr so ein Anti-Held, weil er verstößt auch mit seinem Agieren klar gegen Gesetze und er nimmt auch Tode in Kauf und von daher, ich würde ihn jetzt nicht als Superheld, er ist so eine Art Anti-Held, aber im positiven Sinne. Ich kann aber die nachfolgenden Filme aus dieser Reihe nicht empfehlen und da hat auch Liam Neeson nicht mehr die Hauptrolle. Da wurden andere Schauspieler gecastet und das hatte auch nicht mehr so das Budget wie der erste großartige Film. Da waren auch ganz andere Director im Spiel, aber ja, Sam Raimi ist der Kopf hinter Darkman und ich finde, er hat damit was Grandioses geschaffen. Da würde ich dir sogar zustimmen, vor allem wenn man hingeht und sich andere Comicfilme oder ähnliche Filme aus den 90ern ansieht, was du da teilweise für eine alberne Kacke hast, also so Shadow und der Fluch des Khan oder so, da ist Darkman definitiv einer der Filme, die es noch quasi in die heutige Zeit schaffen und wo man sagen kann, okay, das ist ein guter, solider Film, der Spaß macht und vor allem ist das Liam Neeson zu einer Zeit, wo er noch kein profilierter Actionstar war. Also als ich mich jetzt nach 90er-Filmen umgesehen habe, ist mir Darkman gar nicht in den Sinn geschossen zum Beispiel. Einfach weil Liam Neeson zu der Zeit für mich halt noch mehr der Charakterdarsteller war, der den großen Durchbruch sucht. Aber du hast recht, wir haben hier quasi nicht nur eine Art Vorlage für Sam Raimis Spider-Man-Filme und die kommende Superheldenwelle, die bis heute wunderbar anhält, sondern auch für den Actionfilm mit Liam Neeson. Also das ist tatsächlich eine der ersten Instanzen, wo wir Liam Neeson als eine Art Actionstar haben. Und das ist etwas, das war mir völlig entfallen. Und Und es passt ja auch so schön mit der Ausführung eben, die du genannt hattest, zu Stirb langsam, weil Liam Neeson ist ja alles andere als der aufgepumpte, sage ich jetzt mal, Stereotyp. Er ist einfach ein ganz normaler Typ, auch so von seiner Mimik her. Und das macht das Ganze auch wieder so total sympathisch. Und ich finde das eine richtig gute Entscheidung, dass man dann irgendwann wieder gesagt hat, ja, wir setzen Liam Neeson wieder als Actionschauspieler ein. Das war für mich auch einer der großen Reizpunkte an 96 Hours, einfach weil Liam Neeson hat ja, er hat eine Knollnase und das wissen viele nicht, aber das ist, weil er in den 80ern irgendwann einen Boxerfilm oder so gedreht hat und hat auf die Nase bekommen und die Nase ist seitdem so ein bisschen verformt. Und er sieht halt knautschig aus, er ist halt nicht dieser stahlharte Typ Action. Action-Typ, den man kennt. Und wenn du ihn dann zum Beispiel in 96 Hours siehst als Familienvater, der teilweise völlig verzweifelt reinguckt und auf einmal zu sehr harten Foltermethoden greift, das ist ein Kontrast. Und ich denke, du hast schon recht, dass das in Darkman quasi seine ersten Anfänge genommen hat und dass man in Liam Neeson quasi auch so. Dass einer der Gründe, warum er wahrscheinlich heute einer der begehrtesten Actionstars ist, wahrscheinlich dem Umstand geschuldet ist, dass er da halt auch auf ein bisschen Erfahrung als Charakterdarsteller setzen kann und da man da quasi so ein bisschen das Beste aus beiden Welten in ihm mit drin vereint hat. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest. Ja, absolut. Also ich glaube, ich habe jetzt die komplette Biografie von Liam Neeson nicht im Kopf, aber ich glaube, das war ein wichtiger Job für seine Karriere. Natürlich, Liam Neeson Anfang der 90er, da hast du als allererstes Schindlers Liste im Kopf. Und tatsächlich hat es auch gedauert, bis die großen Rollen daherkamen, bis er mal Qui-Gon Jinn sein durfte oder Ra's al Ghul. Aber ja, vor Batman, vor 96 Hours gab es Darkman und da sieht man einen relativ jungen Liam Neeson. In einer seiner Rollen, die auch am meisten Spaß machen. Vor allem, wenn sie dann auf der Kirmes sind, mit dem Elefantenplüschtier. Take the Das goddamn ist elephant! großartig. Ja. Ja, ich würde einfach mal sagen, da wir jetzt über Darkman gesprochen haben, ein Film, der etwas untergegangen ist in den letzten Jahren, aber gut, dafür sind ja solche Podcasts da, damit sich Leute auch wieder an gewisse Dinge erinnern, würde ich doch jetzt einfach mal sagen, da du ja jetzt mit Sicherheit zu einem vielleicht etwas bekannteren Film kommst, kannst du uns ja mal erzählen, über welchen Film du jetzt sprechen magst. Ja, mein nächster Film, also mein Platz 5 ist nicht unbedingt ein Geheimtipp, aber auch ein Film, an den heutzutage viel zu wenig gedacht wird. Und vor allem, wenn du versuchst zu denken, okay, wer sind eigentlich die großen Actionstars der 90er? Du denkst an einen Bruce Willis, an einen Steven Seagal, an einen Jean-Claude Van Damme. Aber ein wichtiger Name, der definitiv mit aufgezählt werden muss, aber gerne vergessen wird, wenn es halt um klassische Actionstars geht, ist unser John Wick, Keanu Reeves. Und ich erwähnte ja schon, dass die Stirb langsam Blaupause gerne mal kopiert wurde. Wir nehmen einen Charakter und lassen ihn quasi auf sehr begrenztem Raum agieren. Und ja, Anfang der 90er hatten wir dann Stirb langsam in einem Bus. Mein Ah. Platz 5 ist Speed. Keanu Reeves ist, was ist er eigentlich? Ist er eine Art Elite-Agent oder Cop oder was auch immer? Aber auf jeden Fall spielt Dennis Hopper auch eine Art Bombenleger, einen Terroristen. Keanu Reeves vereitelt seine Pläne und Dennis Hopper entwickelt den ultimativen Racheplan, indem er Keanu Reeves in einem Bus festnagelt, unter dem sich eine Bombe befindet. Und der Bus darf nicht anhalten, denn wenn er eine gewisse Geschwindigkeit unterschreitet, ich glaube 70 Kilometer pro Stunde oder was auch immer es war, dann wird der Bus in die Luft fliegen. Und wir haben da einen Keanu Reeves an seiner Seite, Sandra Bullock, auch eine unterschätzte Action-Darstellerin, wie ich finde, weil sie auch ein sehr solides Action-Resümee hat, meiner Meinung nach. Und ja, sie müssen halt versuchen, den Bus unbedingt auf Strecke zu halten. Und damit kommen eine Menge Herausforderungen. Sie müssen die Passagiere evakuieren. Irgendwann muss getankt werden. Aber der Bus darf nicht anhalten. Und das ist eine unglaublich geniale Prämisse, wie sie es seitdem eigentlich so in der Form nicht wiedergegeben hat. Du hast mit Dennis Hopper einen unglaublich unterhaltsamen Willen, weil wenn Dennis Hopper am Rad drehen darf, dann tut er es so richtig und es macht auch Spaß, ihm zuzusehen. Und das ist einfach herrliche Actionkost und du fieberst wirklich mit. Und ich möchte jetzt nicht sagen, was aus dem Bus wird, aber es spitzt auf ein Finale, es spitzt sich auf ein Finale zu, das es in sich hat. Vor allen Dingen die Idee fand ich auch ziemlich innovativ, das ganze Szenario in einem Passagierbus zu veranstalten, denn das kannte man bis dato, glaube ich, so noch nicht. Also mir ist jetzt kein anderer Actionfilm bekannt, wo man bis dato das so verlegt hatte in einen Passagierbus. Mir fallen mehrere Filme ein, die zum Beispiel in einem Flugzeug spielen oder in einem Zug. Aber dass man wirklich einen Bus nimmt, ein klassisches öffentliches Verkehrsmittel, das per se nicht schnell durch den Alltag fährt. Es ist vor allem eine Situation, in einem Bus sitzen, der Opfer quasi einer Terrordrohung wird. Das könnte jedem passieren, vorausgesetzt wir haben einen Irren wie Dennis Hopper in unserer Stadt. Und es ist quasi dieses Alltägliche. Keanu Reeves ist nicht der klassische Actionstar, sondern jemand, der auch in einer komplett anderen Sparte angefangen hat und der quasi mit Speed quasi aus dem Marmor zum einen der größten Actionstars der 90er gehauen wurde, bevor er dann in anderen Action-Hits, die unbedingt mitgenannt werden mussten, mitspielen, wie Gefährliche Brandung oder Matrix eben. Ja, es gibt einen Grund, warum John Wick heute noch so beliebt ist und seine Fans hat. Und das liegt unter anderem auch am Charisma von Keanu Reeves und seiner Action-Erfahrung. Und ich finde, er ist nie mehr so gut gewesen, wie er es in Speed war. Ja, trotz einer anderen Filmreihe, es war schon ziemlich gutes Acting, auch wenn das dem Szenario auch ein bisschen geschuldet ist, aber ja, immer noch ein Matrix sehr... Matrix sind gute Filme, aber Matrix fordert Neo oder Keanu Reeves eben nicht viel ab, was Mimik oder Schauspiel anbelangt. Und hier muss er tatsächlich den überforderten Kopf spielen. Und das ist halt nicht die klassische Keanu Reeves-Rolle, sondern da muss er schon Persönlichkeit mit reinbringen, quasi. Ein sehr innovativer Actionfilm, Speed. Aber kommen wir doch zu dem nächsten Film, den ich jetzt hier an dieser Stelle besprechen mag. Es ist ein Film von Joe Dante. Hast du schon eine ungefähre Ahnung, welcher Film es sein könnte, den ich jetzt bespreche? Joe Dante, 90er, das erste, was mir einfällt, ist Small Soldiers. Richtig. Echt? Small Soldiers. Warum packe ich Small Soldiers in meine Top 5? Wer Small Soldiers nicht kennen sollte, es geht im Endeffekt darum, dass sich ein Rüstungskonzern sich mit einer Spielzeugfirma einlässt, beziehungsweise die Spielzeugfirma spricht bei einem Rüstungskonzern vor und die statten dann die Spielzeuge mit ihren Rüstungschips aus. Das geht dann in die Richtung, dass du auf der einen Seite die Kommando-Elite und auf der anderen Seite eine Mutanteneinheit, die Gorgonites, hast. Und man denkt, es wären einfach nur Spielzeuge, aber die entwickeln aufgrund dieser Mischung des hochentwickelten Chips, den sie eingebaut bekommen, entwickeln die eine eigene Intelligenz. Und wer Joe Dante kennt, der war ja auch schon für Gremlins verantwortlich. Unter anderem. Das heißt, oh ja, unter anderem natürlich. Aber da sieht man dann auch so schön die Parallelen. Und das Schöne ist an dieser Kommando-Elite, die dann eben halt eigentlich die Guten sein sollen, aber dann aufgrund dieser künstlichen entwickelten Intelligenz dann zu den Bösen werden. Es ist so geil, was man da so geschaffen hat. Ihr habt da quasi so mit 90er CGI und das Ganze wird dann eben halt mit echten Darstellern eben halt abgemischt. Also man sieht auch hier Kirsten Dunst in einer ihrer ersten Rollen. Das ist auch ein sehr interessanter Fakt. Aber sie steht jetzt nicht sonderlich im Fokus der Story. Aber das hatte auch einen entscheidenden Einfluss auf ihre spätere Karriere. Auf jeden Fall in der Hauptrolle sieht man dann einen jungen Gregory Smith. Ich weiß gar nicht, wo der später noch mitgespielt hat. Ich glaube, um den war es ja lange Zeit eher so ein bisschen still. Den hast du dann in so späteren Sachen nach den 2000ern hast du den gesehen in kleineren Produktionen, aber so wirklich Sprich es groß aus, wurde er Bobo nicht. with a Shotgun und sonst nichts. Ja, aber Hobo with a Shotgun, den Film, den feiere ich echt. Also, aber gut, das ist nur eine kleine Randnotiz. Auf jeden Fall, ja, er ist eben halt in diesem Film, das ist wohl, also meines Erachtens dürfte das die Rolle seines Lebens sein, auch wenn er da ziemlich jung ist. Nichtsdestotrotz, es ist so ein schönes Actiongeplänkel, jetzt nicht mit dem großen Ausmaß, aber aufgrund dieser Fantasy- und Science-Fiction-Elemente, die man hier eingebaut hat, spricht mich das natürlich total an. Ich meine, es ist für mich persönlich ist das so richtig geil, wer schon Gremlins mochte, dann hier eben halt so dasselbe in Grün zu sehen, nur eben halt, dass anstatt Gremlins eben halt mutieren, dass dann Actionfiguren zum Leben erwachen und sich dann so ein bisschen bekriegen. Und das nimmt totale große Ausmaße in so einer Kleinstadt an. Und ich habe da total Spaß an diesem Film. Allein die ganzen One-Liner, die diese Figuren auf der Seite der Kommando-Elite droppen und dann diese weisen Sprüche von den Gorgonites. Ich hatte in den 90ern hatte ich auch tatsächlich Actionfiguren davon. Ich war von dieser Fiktion war ich sehr begeistert. Man hat das leider nie wieder aufgegriffen. Ich denke, da hätte man viel rausholen können. Aber es gab ja dann auch, als der Film rauskam, gab es ja dann auch Videospiele und Comics und also das war zum Release war das eine ziemlich große Sache. Aber ich kann mir nicht so recht erklären, warum man das so ein bisschen verworfen hat, dass man da nie wieder etwas aufgegriffen hat. Auf jeden Fall ein großartiger Film. Also ich mag diesen Film. Er ist ein bisschen in Vergessenheit gedrängt worden, weil man kann es ja auch nicht verübeln, was kam alles in den 90ern raus. Ja, also es ist jetzt auch nicht das grandioseste Storytelling, aber aufgrund der Effekte habe ich schon ziemlich Spaß an diesem Film. Ja, Joe Dante und Effektarbeit, da kannst du eigentlich immer Erstklassiges erwarten. Und ja, was die 90er anbelangt, wenn ich sehe, dass Leute immer noch mehr oder minder ironisch Sachen wie Space Jam abfeiern, ist es doch ein bisschen schade, dass solche Filme dann ein bisschen in Vergessenheit geraten, obwohl sie eigentlich die besseren sind. Du hast jetzt aber du hast jetzt gegen Space Jam geshootet. Du weißt jetzt schon, dass wir jetzt Heat in den Kommentaren bekommen. Das ist mir ehrlich gesagt völlig gleich. Ich habe vor 2 Jahren oder so nochmal Space Jam gesehen und der Film ist weniger gut gealtert als Looney Tunes Back in Action, der auch von Joe Dante ist. Stimmt, tatsächlich. Eine ungewöhnliche Wahl von dir, finde ich, weil Small Soldiers ist jetzt bei weitem kein Film, den ich unter Actionfilm abgespeichert hätte, sondern das Joe Dante ist ja mehr so Familienkomödie mit einem gewissen Horror-Touch. Du hast auch gewisse Chucky-Vibes bei diesem Film. Das stimmt absolut, ja. Zwei Performances sollte man vielleicht noch am Rande erwähnen. Einerseits Dennis Leary, wenn er Stimmt. Das war ja da dieser Typ, der da bei diesem Rüstungskonzern da, der diesen Obermotz gespielt hat. Nicht im Fokus steht, eigentlich immer ziemlich unterhaltsam, auch in mehreren 90er Action-Dingern drin gewesen, unter anderem einem Film, zu dem wir noch kommen werden. Und Phil Hartman, der ja unter tragischsten Umständen gestorben Ja, das ist. stimmt. Und tatsächlich jemand, der, wenn man sich seinen Kram ansieht, unglaublich witzig war. Und ja, ich zumindest vermisse ihn auf regelmäßiger Basis. Allein schon, wenn man zum Beispiel sieht, welche Charaktere er in den Simpsons verkörpert hat, die seitdem nicht mehr auftauchen, sehr, sehr tragischer Verlust. Aber auf jeden Fall ein Film, den man, sage ich jetzt mal, nicht so mehr im Fokus hat, wie das, wie ich schon eben angeschnitten, dass andere Filme So, so heute noch aus der Zeit sind. Und Aber er passt ja, wie gut in gesagt, dieses 90er-Ding, weil er auch total ja. batshit ist. Und gibt es nicht auch so irgendeine Sexpuppenszene oder so in dem Film? Ja, so einer von der Kommandoelite, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, nimmt sich dann irgendwie so eine Barbie-Puppe oder irgend so ein Rip-Off von der Barbie-Puppe und knutscht dann mit der rum und zieht sie dann irgendwie bei, zu sich in die Verpackung. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall, ja, es war schon ziemlich eindeutig, wo das drauf gemünzt war. Für die Auf ganze jeden Fall, Familie. ja, das Witzige ist ja, dieser Film. Ja, der hat ein FSK 12er-Rating bekommen, also ne, hierzulande ein 12er, eine 12er-Freigabe, aber ja, also ab 6 hätten sie den nicht durchgeboxt bekommen. Ich meine, das ist ja dasselbe wie bei Gremlins. Da waren schon teilweise Szenen bei, das war jetzt nicht ganz so hundertprozentig familientauglich, aber wie gesagt, ich stufe ihn als Actionfilm ein. Weil diese Art Krieg, die die Gorgon Knights und die Kommando Elite führen, da wird schon viel, wenn auch nicht richtige, echte Munition verpulvert, aber auch, ja, diese Spielzeugdinge, die da verschossen werden. Und teilweise werden sie ja dann, kommen sie ja dann auch in die Position, dass sie dann an weiteren Sprengstoff gelangen. Es ist schon ein sehr ziemlich actionreicher Film meines Erachtens, auch wenn das nicht im Fokus steht. Könnte man ihn so zusammenfassen, Chucky die Mörderpuppe trifft Toy Story, trifft G.I. Joe? Ja, schon. Nur ich würde, weil es ein Joe Dante-Film ist, ich würde das eher als eine aufmodernisierte Variante der Gremlins sehen, ganz ehrlich, weil man hat hier so designtechnisch mit den Gorgon Knights hat man etwas sehr Imprägnantes geschaffen. Also da muss ich wirklich mal sagen, also Hut ab vor den Designs der Gorgon Knights. Das sind wirklich einprägt, wenn man den Film einmal gesehen hat, so das Design, das prägt sich ziemlich ein. Also noch mehr als das bei den markanten anderen Figuren war, aber wie gesagt, also für mich ein absoluter Actionfilm, der meines Erachtens mittlerweile ein bisschen vergessen wurde, aber wie gesagt, es hat schon seine Gründe, warum ich den jetzt hier nenne. Du hast die Militär-Action betont und ich finde es etwas schade, dass ich mich mehr so auf klassische 90er-Actionfilme fokussiert habe, weil ich bereue es gerade Starship Troopers nicht in meiner Liste zu haben. Den habe ich tatsächlich auch nicht in meiner Liste. Es wäre aber sehr interessant gewesen. Aber ja, ja, ehrenhafte Erwähnung. eine sehr ehrenhafte Erwähnung. Ich meine, allein Paul Verhoeven, der hat so viele Sachen gemacht. Wenn man über Actionfilme spricht, auch wenn fast alle seine Filme ja, nicht nur in die Actionkerbe hauen, aber man muss sie definitiv in dieses Genre mit Vor reinpacken. allem Showgirls. Man, everybody got AIDS and shit. Okay, wir Ja, driften vom Thema ab. aber kommen wir von den kleinen Dingen zu den nächsten großen Dingen, die uns jetzt noch bevorstehen. Kommen wir doch zu dem nächsten Film, den du uns jetzt mal hier präsentieren magst. Ich habe neulich auf Twitter was gesagt, und zwar Ende 80er, Anfang 90er. Das war die beste Zeit, wenn du es in Hollywood machen wolltest, wenn du ein muskelbepackter Europäer mit starkem, unverständlichem Akzent bist. Und es stimmt, Arnie hat da quasi den Weg vorgegeben, und dann haben es Leute geschafft, wie Dolph Lundgren, der ja Schwede ist, Brigitte Nielsen, wenn man Frauen hinzuzählen will. Antonio Banderas, auch Actionstar der 90er, muss man klar sagen. Absolut. Und natürlich The Muscles from Brussels, Jean-Claude Van Damme. Und ja, ich sag Jean-Claude Van Damme und beste Actionfilme der 90er, und ich bin mir sicher, du weißt schon, auf welchen Film es hinausläuft. Weil es gibt nur einen, den man wirklich gewissensfrei nennen kann. Und es ist Time Cop. Oh ja, oh ja. absolut großartig. Das ist einer dieser Filme, wo tatsächlich ein gutes, interessantes Konzept auf diese totale Batshitness, Idiotie der 90er trifft und quasi so ein Amalgam entsteht, der von vorne bis hinten unterhaltsam ist. Und da der Hauptdarsteller halt JCVD ist, seine Filme werden gerne mal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und unterschätzt und belächelt. Und im Fall von Time Cop finde ich das nicht so gerechtfertigt, weil Time Cop ist wirklich unironisch absolut gelungen. Von den Action-Einlagen her, das ist der Film, wo Jean-Claude Van Damme sein Markenzeichen quasi so richtig auspackt, nämlich dass er in die Luft springt und dann diesen Split, diesen Leg-Split macht, um Kugeln auszuweichen. Und also Action ist hier vom Allerfeinsten. Jean-Claude Van Damme ist jetzt auch jemand, den sieht man lieber Leute umtreten, anstatt dass er eine Knarre in die Hand nimmt. Und du hast halt dieses futuristische Setting. Jean-Claude Van Damme spielt halt einen Cop, dessen Familie ermordet wurde. Und in einer Zukunft, in der Zeitreisen möglich sind, gibt es dann einen korrupten Politiker, der in allen möglichen Jahrzehnten und Zeitlinien Verbrechen begeht quasi. Also eigentlich geht der in die Great Depression, also in den Wall Street Crash von 1929 zurück, um dort zu investieren und reich zu werden. Und es gibt aber auch dann Plots, die spielen in den 80ern. Und es gibt einen Plot, der spielt in den 90ern, als Jean-Claude Van Dammes Familie ermordet wurde. Und es gibt halt den Plot der Gegenwart, der in einer Zukunft spielt, die es so noch nicht gibt. Aber ja, Jean-Claude Van Damme ist daher gezwungen, zwischen allen möglichen Zeitpunkten hin und her zu reisen. Und weil er jetzt diesem Politiker auf dem Fersen ist. Und dadurch entsteht ein gigantischer Clusterfuck und es stellt sich heraus, dass alles miteinander verbunden ist. Und er weiß nie, wem er trauen kann, weil wenn du in der Vergangenheit etwas änderst, die Person könnte dann in der Zukunft quasi dein Feind sein. Und da es eine große Verschwörung gibt, gibt es Charaktere, die nicht das sind, was sie vorzugeben scheinen. Und in einer veränderten Zukunft gibt es dann auch seine Behörde gar nicht mehr. Sie ist pleite gegangen, sodass er überhaupt nicht mehr in die Zeit zurückgehen kann, um Zeitverbrechen zu verhindern. Und das ist, wie gesagt, ein sehr gewagtes Konzept, vor allem für einen plumpen Jean-Claude Van Damme-Film, würde ich sagen. Und das trifft halt ein leicht dystopisches Setting, wie es es auch gerne in den 90ern gab, also quasi so 5 bis 10 Jahre in der Zukunft. Und ja, es ist unterhaltsam. Jean-Claude Van Damme leistet 1A Arbeit. Das Konzept ist interessant, und über das Sequel wollen wir nicht reden. Ja, ich wollte gerade den Einwurf bringen. Ich meine, es war ja sowieso in den 90ern immer irgendwie so bei vielen Actionfilmen der Fall, dass man da dieses Zeitreisethema aufgegriffen hat. Ich nenne jetzt hier nur mal Terminator, Stargate und wie sie alle heißen. Und das war so irgendwie so diese, ja, da ist das dann eben halt auch so aufgekommen. Ich meine, da gab es ja dann auch in den 90ern so Serien, die total aus Effekte-Sicht total mies gealtert sind. Ich nenne jetzt hier nur mal Sliders. Nur eben halt hat man dann in solchen Produktionen Kannst du nur recht. Sliders nennen, aber nicht Quantum Leap? Schäm dich. Ja, das gab es ja auch. Auf jeden Fall gab es ja dann auch immer wieder solche Produktionen. Und das Konzept, das hat mich auch immer so ein bisschen fasziniert. Ich meine, das war halt so die Zeit, dass man dann immer halt irgendwie, du hast es ja eben bei Stirb langsam kurz angeschnitten gehabt, man hatte eben halt versucht, neue Feinde zu konzipieren. Und wenn sie nicht in der Gegenwart erklärbar sind, dann holt man welche aus anderen Zeiten zurück. Und sowas funktioniert in meinen Augen immer, wenn du es gut erzählst. Und Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Time Cop, aber ich sage, es ist legitim, einer der erinnerungswürdigsten Filme von Jean-Claude Van Damme aus den 90ern, beziehungsweise von Filmen, wo er die Hauptrolle gespielt hat. Ich meine, er hat ja so viel gemacht in den 80ern und 90ern, aber das ist eben halt einer der Filme, die sind ja auch mittlerweile ein bisschen untergegangen, so habe ich das im Gefühl. Ja, aber da du es ja ansprichst, wie gesagt, Zeitreise war gerne mal so ein Thema oder so eine Plot-Device, auf die man zurückgegriffen hat, aber Time Cop ist wirklich so einer der Filme, die das völlig ausnutzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel denke, dass in jüngeren Jahren Looper unglaublich gefeiert ist, ich finde, Time Cop holt aus der Zeitreisethematik mehr raus. Und ist auch der unterhaltsamere und gelungenere Film. Ich bin kein großer Fan von Looper. Es tut mir leid. Was man übrigens noch erwähnen könnte, Produzent Sam Raimi wieder. Ja, Und der Mann, der wusste genau, wie das funktioniert mit den Effekten. ja, wobei ich das witzig finde, dass du ihn eben in Zusammenhang mit CGI genannt hast, weil Sam Raimi ist für mich vor allem ein Mann praktischer Effekte und während Ja, also der ich meine, in der CGI-Gott Zeit vor hat allem man. in der Zeit eher James Cameron war, Ja, aber das ist schon richtig. ja, wenn man Sam Raimi hat, kann man eigentlich immer Effektkino erwarten, auch wenn er hier halt nur mitproduziert hat und wahrscheinlich sonst nicht am Entstehungsprozess beteiligt war. Aber immerhin, es ist eine Connection, die diesem Film ein bisschen mehr Prestige einbringen sollte und es ist ein Film, den man durchaus mal wieder ausgraben sollte, weil er einfach Spaß macht. Und Jean-Claude Van Damme liefert sein A-Game ab. Wie gesagt, es gibt Filme, da holt er halt eben nicht so sehr seine Markenzeichen raus und bringt solche Moves, wie er es hier tut. Und dann noch das relativ ungewöhnliche Setting und interessante Konzept. Und es entsteht dann halt ein wirklich, wirklich sehenswerter Film. Ja, er ist wahrscheinlich nicht einer der besten Actionfilme der 90er, wenn man jetzt es rein auf Qualität absieht. Aber er ist für mich exemplarisch für Actionkino der 90er. Unter anderem eben, weil das so ziemlich die präsentabelste Arbeit von Jean-Claude Van Damme ist. Und ich finde, ohne Van Damme kann man keinen 90er-Action-Podcast machen. Das sehe ich exakt genauso. Und es gab, wie schon angeschnitten, verdammt viele Produktionen mit Jean-Claude Van Damme und besonders in den 80ern und 90ern. Und nicht minder sehenswert. Außer Knockoff. Knockoff ist scheiße. Den habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ich habe ihn neulich gesehen und ouch. Der ist gar nicht gut. Er ist halt von Tsui Hark und es geht darum, dass es eine Verschwörung gibt um gefälschte Jeans in China. Es ist dämlich und es ist nicht so unterhaltsam, wie es sein sollte. Okay, wir sprachen ja jetzt über viele amerikanische Actionfilme, aber die 90er, besonders das Action-Genre, das erlebte man nicht nur in den Vereinigten Staaten und gewissen europäischen Produktionsländern. Es gab auch eine große Welle, das fing schon in den 80er Jahren an, an asiatischen Produktionen, die insbesondere aus Hongkong stammen. Und den Film, den ich jetzt hier in die Runde werfe, hat es absolut verdient aufgrund seines Hauptdarstellers. Hierbei handelt es sich um einen John-Woo-Film und die Rede ist natürlich von Hard-Boiled von 1992 Jawohl. mit Chow Yun-Fat in der Hauptrolle. Und ich gehe so weit, dass für mich persönlich, jetzt mal Quentin Tarantino ausgeklammert, das ist für mich der cineastischste Actionfilm der 90er Jahre. Weil du hast da so viel drin, du hast da so viele gute Kamerafahrten, du hast da so intensive Dialoge, du hast da so verdammt gutes Acting. Das ist für mich ein absolutes Meisterwerk und trotz seiner Brutalität. Das ist für mich ein Film, jeder Mensch, der sich mal mit Filmen auseinandergesetzt hat, sollte diesen Film sehen. Es fängt damit an, Chow Yun-Fat spielt eben halt hier einen Cop und während eines Einsatzes kommt ein anderer Cop ums Leben, weil dieser dann eben halt Spitzel war und auf der anderen Seite fungierte. Und da geht das ganze Schlamassel los und er möchte dann eben halt diesen Drogenring zerschlagen, weil auch sein Partner ist gestorben bei diesem Einsatz. Und es kommt da so viel zueinander. Auch so Gangs, die dann gegeneinander interagieren. Und das ist dann teilweise auch mit Doppelagenten, die Thematik wird aufgegriffen. Und weil wir früh in den 90ern sind, habt ihr dann auch so teilweise ein bisschen Jazzmusik mit drin. Aber das Geniale ist einfach das Acting und diese ganze Aufmachung von dem Film. Also ohne Witz, das ist für mich ein absolutes Meisterwerk, Hardboiled. Allein wegen Chow Yun-Fat. Wer mit Chow Yun-Fat nie was anfangen konnte, gebt euch diesen Film und ihr wollt unbedingt mehrere Filme von ihm sehen. Und Chow Yun-Fat war ja neben Jackie Chan, so möchte ich mal sagen, der Schauspieler, der die meisten Filme mitgemacht hat. Ich meine, Jackie Chan hat, glaube ich, noch ein paar mehr in den 80ern und 90ern mitgemacht, aber Chow Yun-Fat, also ich glaube, der ist schon so in den Top 3 dieser Hongkong-Riege. Ich glaube, da kann man den schon mit einsiedeln. Es gibt verdammt viele Editionen von diesem Film. Schaut einfach, dass ihr die ungeschnittene Version von Laser Paradise bekommt. Ja, zwar nicht die allergeilste Synchro, am geilsten ist es natürlich, wenn ihr die irgendwie mit Untertiteln schaut, aber ja, ich persönlich habe jetzt hier diese Laser Paradise ungeschnittene Variante. Wenn ihr euch den geschnitten schaut, macht der Film überhaupt keinen Sinn. Aber wenn ihr den ungeschnitten in die Finger bekommt, den bekommt man eigentlich auch relativ günstig auf diversen Plattformen. Jedenfalls, das ist ein Film, der lebt so von seinem Acting, der lebt so von seinem Interagieren der ganzen Schauspieler miteinander. Es sind so gute Dialoge drin. Diese ganze Atmosphäre von dem Film, die ganze Aufmachung, die ganzen Kostüme, allein diese Gimmicks, die man sich da auch teilweise einfallen lassen hat, es ist ein, also ohne Scheiß, das ist ein Film, wer Action-Kino mag, muss diesen Film gesehen haben. Ich weiß nicht, ob du mir dazu Ich stimme stimmst. dir absolut zu. Und du hast eben Quentin Tarantino erwähnt. Und das Ding ist ja, wenn du dir ansiehst, was so die großen westlichen Style-Dinger in den 90ern waren, also Pulp Fiction, Matrix, sie haben sich ja alle an Hongkong und insbesondere an John Woo bedient. Weil John Woo ist quasi ein König des hochstilisierten Action-Kinos. Und allein wenn du siehst, wie Chow Yun-Fat in jeder Hand eine Knarre da quasi das Treppengeländer runterrutscht, direkt am Anfang, du bist sofort drin. Du hast gigantomanische Schauspieler hier drin. Chow Yun-Fat, nicht nur actionmäßig, also nicht nur quantitativ hat er viel abgeliefert, er ist auch ja, charmanter als die meisten westlichen Action-Darsteller, weil er hat halt dieses. Er ist purer Charme in manchen Szenen. Und du hast Tony Leung, der ein unglaublich Ja. unterschätzter Schauspieler ist. Anthony Wong, das sind sehr, sehr gute Leute. Die Umsetzung, fantastisch. Und das Ende ist dann quasi auch, die ganze zweite Hälfte des Films hat dann auch quasi diesen stirb langsam Effekt, wo du halt dieses Ja. abgegrenzte Setting hast und John Woo nimmt ein Krankenhaus als Action-Setting und er holt alles aus der Kulisse raus. Und es ist beeindruckend, was du da für Kamerafahrten hast. Ganze Action-Sequenzen, die mehrere Minuten gehen, ohne zu stoppen. Und da wird wirklich an alles gedacht. Du musst ein Krankenhaus evakuieren. Was wird aus dem Kreissaal? Da steckt so viel hinter und es ist spannend bis zum letzten Moment. Und während der Anfang noch eher cool daherkommt, ist die zweite Hälfte einfach Action in Reinform. Und ich bin absolut begeistert, was John Woo aus dem Setting rausholen konnte. Und ja, Hardboiled ist absolut ein Meisterwerk, vor allem was das Action-Kino anbelangt. Und es gibt vor allem bei uns im Westen sehr, sehr wenig, was daran kommt, meiner Meinung nach. Also, Also für mich absolut, wie schon erwähnt. Also es stimmt bei diesem Film einfach alles von der Kulisse, was rausgeholt wurde, vom Acting. Es passt einfach alles. Es fängt die Zeit in Hongkong auch perfekt ich ein. finde John Woo's The Killer einen Tick besser, aber dafür finde ich Hard Boiled in seiner Gesamtheit irgendwie perfekter, was quasi wirklich alles an Action rausgeholt wird. Und es gibt einen Shot relativ am Anfang, da versteckt jemand eine Knarre in einem Shakespeare-Sammelband. Und er holt dann quasi aus dem Buch die Knarre raus, erschießt wen, legt die Knarre wieder zurück und du siehst halt, wie so das Buch von so einer Blutlache umrahmt wird quasi. Es sieht so unglaublich gut aus. Es sind solche Shots, die diesen Film so unglaublich sehenswert machen. Und wer noch nie sich mit asiatischem Actionkino beschäftigt hat, Hardboiled ist definitiv eine der besten Adressen, die man aufsuchen kann, weil John Woo ist nie mehr so gut gewesen wie zu diesem Zeitpunkt Ende 80er, Anfang 90er, wo er ein Heroic Bloodshed-Klassiker nach dem anderen abgeliefert hat. Das ist das Ganze. Also, wie gesagt, diese ganze Riege aus dieser Zeit, es sind einfach fantastische Filme. Ich meine, John Woo war wirklich ein Meister des Action-Genres in Sachen Hongkong-Filme. Er hat so viel gemacht Ende der 80er, Anfang der 90er. Aber wie gesagt, also The Killer und Hardboiled, das sind auf jeden Fall zwei absolut sehenswerte Filme, wenn ihr wirklich mal gute Action sehen wollt, die, sage ich jetzt mal, auf mehreren Facetten herausragend sind. Aber gut, wir haben jetzt beide unsere Wertschätzung zu Hardboiled genannt. Wir nähern uns jetzt schon ein bisschen in andere Gefilde. Ich meine, wir haben jetzt nicht mehr so viel auf der Liste. Ich würde doch einfach mal sagen, jetzt fahre fort mit dem nächsten Film, den du uns jetzt hier vortragen magst. Meine Nummer 3 schlägt in eine völlig andere Kerbe ein als Hardboiled. Also, es ist fast unfair, damit jetzt ankommen zu müssen, nachdem du hier Hardboiled fallen gelassen hast. Meine Nummer 3 ist Demolition Man. Definitiv Stallones bester Film aus den 90ern. Es geht Sylvester Stallone gegen Wesley Snipes. Du hast wieder Sandra Bullock. Sandra Bullock ist tatsächlich die einzige Darstellerin, die mehrfach in meiner Liste anzutreffen ist. Einfach, weil sie in so guten Filmen war in den 90ern. Und wie gesagt, sie ist eine taffe Frau. Und mindestens auf einem Level anzusiedeln wie Sigourney Weaver, was weibliche Actiondarsteller anbelangt, finde ich. Aber Demolition Man ist wieder halt so das Klassische. Du hast ein geniales Konzept und es trifft halt diese 90er Jahre Goofiness, dass es wieder irgendwo albern wird und herauskommt etwas, das unterhaltsam ist. Und zwar im doppelten Sinne, weil es unterhält dich von der Art und Weise, wie der Plot verläuft, als auch ja, von dieser ganzen übertriebenen Chose drumherum. Das Ganze spielt schon leicht in der Zukunft. Es hat starke Science-Fiction-Elemente. Es ist eigentlich Sci-Fi-Action, aber ja, es ist eigentlich Action trifft Sci-Fi, trifft Comedy im Ja. Grunde. Und was, das ist auch so eins der Beispiele, da sieht man, dass Sylvester Stallone tatsächlich auch Comedy kann, weil wenn er ins reine Komödiengenre reingegangen ist, ist er immer ganz böse auf die Schnauze gefallen. Also Stallone und Comedy ist etwas, das funktioniert normalerweise gar nicht. Bei Arnold Schwarzenegger funktioniert das, weil Arnold Schwarzenegger hat den Charme für und hat die Credibility für, aber bei Stallone muss man tatsächlich das Ganze ein bisschen mehr low-key halten. Und in Demolition Man geht die Rechnung auf. Er jagt Wesley Snipes Wesley Snipes, ich glaube auch ein Terrorist, wenn ich. Ja, das war, ich glaube, der Plot war so, dass beide irgendwie in den 20er Jahren miteinander zu tun hatten, irgendwie 20er, 30er, also so habe ich es in Erinnerung. Es spielte, Und glaube das ich, fünf dann. Jahre in der Zukunft, also so 97, 98 oder so, fängt die Handlung an. Stallone Ja. jagt Wesley Snipes, kriegt ihn nicht wirklich und beide werden eingefroren und in der Zukunft wieder aufgetaut, weil Wesley Snipes wird in der Zukunft aufgetaut und es stellt sich halt heraus, dass die Gesellschaft sich völlig verändert hat. Kriminalität ist quasi effektiv abgeschafft. Alle Leute verhalten sich ordentlich und du hast so quasi eine Mustergesellschaft in Anführungszeichen. Und sobald Wesley Snipes drauf losgelassen wird, dreht er komplett am Rad und die Leute sind unfähig, was dagegen zu unternehmen. Also braucht man einen guten Old-Fashioned Cop. Und deswegen wird Stallone dann aufgetaut, damit er quasi Snipes das Handwerk legen kann. Und er trifft dann halt, Stallone trifft auf Sandra Bullock, das ist eine Partnerin aus der Zukunft, die überhaupt keine Ahnung hat, wie die taffe Actionfilm-Polizeiarbeit funktioniert. Und sie sind halt so eine Art ungleiches Paar in einer völlig idiotischen Welt im Grunde, weil die tun so, die machen ein bisschen auf Utopia, aber du merkst schon, das ist eigentlich, das ist das, was sich Leute vorstellen, wenn sie meinen, Political Correctness gleicht ein bisschen an Faschismus. Ich glaube, die haben alle zu viel Demolition Man gesehen, weil das ist quasi die Zukunft, auf die es hinausgelaufen ist, wo quasi, Sylvester Stallone darf nicht fluchen, weil sonst muss er ein Ticket bezahlen für jedes Schimpfwort, das er benutzt. Wo wirklich alles sauber und korrekt ist. Und im Hintergrund gibt es dann Leute, die sehen eigentlich aus wie Mad Max-Statisten. Die sind alle völlig kaputt. Da hast du natürlich den Untergrund, der dagegen rebellieren möchte. Da treffen wir auch wieder Dennis Leary an und Rob Schneider. Es ist fantastisch, weil wenn der Film witzig sein will, ist er witzig. Wenn der Film geile Action abliefern will, liefert er geile Action ab. Und du hast eigentlich von allem etwas und das ist ja grandios. Ich weiß nicht, wie du den Film siehst, aber das ist tatsächlich einer der Filme, den könnte ich mir jedes Jahr ansehen und er wird einfach nicht langweilig werden. Ja, wir hatten es ja schon im Vorfeld zu diesem Podcast. Also ich sehe in diesem Film tatsächlich eine der stärksten Performances von Sylvester Stallone in den 90ern. Denn wenn man mal so in die 80er schaut, er wurde ja dann eher schon so auf Rambo und Rocky, so sage ich jetzt mal, noch ne, zugemünzt, aber er hatte auch in den 90ern eben halt, wenn auch nicht viele, aber ein paar Rollen so. Und ja, Demolition Man ist da schon so mit das Stärkste. Denn ansonsten war da nicht sonderlich viel. Gut, er hatte noch Cliffhanger und Judge Dredd. Ich glaube, Copland war auch Ende der 90er, ja. Copland ist eine grandiose Leistung, aber es ist eben nicht mehr Action. Und du hast Ja. schon recht, die 90er waren nicht gut zu Sylvester Stallone. Also er hat da teilweise wirklich mächtig daneben gegriffen. Arnold Schwarz. Stopp, meine Mami schießt, oder wie der Film hieß. Ja, schrecklich. Wie gesagt, die ganzen Komödienversuche, die er sich anfangs erlaubt hat, Oscar, Stopp oder meine Mami schießt, die sind ungenießbar. Arnold Schwarzenegger hat sich gut in die 90er gerettet, Sylvester Stallone überhaupt nicht. Er hatte Demolition Man, er hatte Cliffhanger und Judge Dredd. Unterhaltsam, unterbewertet, aber er hat so seine Problemchen. Und wenn es dann schon aufhört, dann merkt man, okay, Stallone hat tatsächlich 15 Jahre gebraucht, um sich wieder einigermaßen zu fangen, indem er dann halt Rocky wieder ausgegraben hat und die Expendables losgetreten hat, weil das hat ihn ein bisschen davor bewahrt, ein Treppenwitz des Actionkinos zu werden, weil diesen 80er bzw. 90er Krieg Schwarzenegger vs. Stallone, den hat Schwarzenegger klar gewonnen. Und es ist halt schön zu sehen, dass Stallone mit Demolition Man noch so eine Art letztes Hurra hatte, einen richtig geilen Film wo er noch zeigen konnte, ey, hey, ich bin Sylvester Stallone, ich hab's drauf. Und er geht ja gegen niemand Geringeres an als Blade, den man auch in diesem Podcast hätte Ja. anführen können. Fantastisch. Also Wesley Snipes, so eine Mischung aus seinen späteren Rollen in Blade und so weiter und Dennis Rodman im Grunde von der Art und Weise, wie er aussieht. Eine Mischung aus Badass und total lächerlich von seiner Aufmache her und Sylvester Stallone quasi als der harte Cop, der in einer Zukunft landet, die nicht auf ihn zugeschnitten ist. Ja, fast schon ein Symbolbild für seinen Karriereverlauf in den 90ern. Ja, ich finde sowieso Wesley Snipes, das ist so einer der Actor, die man so, ja, jetzt mal bis auf Blade, jetzt nie so wirklich in den 90ern, jetzt klar, Demolition Man war er einer der beiden Hauptrollen, aber man münzt ihn nie so recht in diese Riege der Actionstars der Doch, da 90er. gehört er schon rein, weil er hatte halt so kleinere Actionfilme, die nicht mehr zu denen gehören, an die man sich unbedingt als erstes erinnert. Aber er hatte halt so Sachen wie Drop Zone und Double Team und was weiß ich alles. Und doch, Wesley Snipes ist ein 90er Actionstar und er kann auch mehr als nur Blade. Vor allem Steuern hinterziehen. Aber okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Doch, da gebe ich dir recht. Wesley Snipes ist definitiv ein Actionstar der 90er in meinen Augen. Und er verdient auch eine Erwähnung, vor allem weil es so wenige dunkelhäutige Leading Men im Action-Genre gibt, weil Denzel Washington war zu dem Zeitpunkt noch ganz klarer Drama-Actor und hatte seine Ausflüge ins Action-Genre noch nicht so hinter sich. Und sonst gibt es, zumindest was Hauptrollen anbelangt, sehr, sehr wenig Afroamerikaner, die in einer Riege spielen wie Wesley Snipes. Chris Tucker, nein. Oh. Raus! Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Aber gut, Demolition Man, das war ja sowieso so ein Ding. Ich glaube, hätte es diesen Film nicht gegeben, wäre Stallone ein bisschen untergegangen, wie wir schon festgestellt haben. Er ist es ja, weil auch Demolition Man hat den Karren quasi nicht aus dem Dreck ziehen können. Und wenn du dir ansiehst, was für eine Scheiße er Anfang der 2000er abgeliefert hat, Driven, Get Carter, ganz schlimme Filme. Oh ja, die waren alle schlimm. Demolition Man hat auch den besten Seitenhieb gegen Arnold Schwarzenegger, weil tatsächlich so Anfang der 90er waren sie halt in der Situation, wo sie beide relativ self-aware waren. Es gab ja diesen Terminator 2 mit Sylvester Stallone Joke in Last Action Hero und in Demolition Man wird unter anderem die Präsident Schwarzenegger Bibliothek erwähnt. Was ein ziemlich guter Gag ist und ja. Das war so quasi die Antwort oder beziehungsweise der erste Move davon. Ich bin froh, dass sie nicht einen Präsident Trump-Bibliothek-Witz eingebaut haben, denn das wäre heute sehr, sehr traurig gewesen. In der Tat, in der Tat. Ich würde vorschlagen, da wir jetzt schon bei Arnold Schwarzenegger angelangt sind und mit Dingen, die aus einer anderen Zeit geholt werden, würde ich dann gerne jetzt den Film anschneiden, den ich jetzt hier in die Runde werfen mag. Eraser. Und ja, nicht ganz, nicht Collateral ganz. Damage. Nicht ganz und es ist End auch of nicht. Days. Na, nicht ganz. Es ist ein James Cameron-Film und es handelt sich hierbei um einen Film aus einer ganzen Filmreihe. Die Rede ist hier von dem meines Erachtens besten Film der ganzen Reihe und der meines Wissens auch eindrucksvollste und kommerziell erfolgreichste Film der Reihe. Die Rede ist hier von Terminator 2, Judgment Day. Und warum ich diesen Film so absolut großartig finde, nicht nur dieser düstere Soundtrack, diese düstere Kulisse, ihr habt hier wirklich, ich meine, Terminator, der erste Terminator war schon ein Brett. Aber dieser Konflikt mit Skynet, den man im zweiten Teil geschaffen hat, mit diesen ganzen Terminator-Androiden, das ist so ein riesiges Epos für mich. Und dieses Zusammenspiel mit dem T-800 und dem T-1000, wer sollte es tatsächlich Menschen geben, die noch nie die ersten beiden Terminator-Filme gesehen haben? Das Faszinierende an den ersten beiden Terminator-Filmen ist, in dem ersten Teil ist Arnold Schwarzenegger der böse Terminator. Und aufgrund der Story haben sie das dann so und aufgrund des kommerziellen Erfolges des ersten Teils haben sie gedacht, wir drehen das Ganze jetzt um und Arnold Schwarzenegger spielt jetzt den guten Terminator. Und das ist dann eben halt dieser Konflikt. Skynet möchte dann eben halt den Rebellenführer John Connor zu Fall bringen, der in der Zeit, wo sie dann ihren Terminator hinschicken, dann noch ein Heranwachsender ist. Und seine Mutter ist gespielt von Linda Hamilton, sitzt in der Klapse und die holen sie dann da raus, um dann eben halt sie zu beschützen von eben halt dem anderen Terminator, der von Skynet geschickt wurde. Und diese Effekte, diese Dramaturgie, die da aufgebaut wird, es ist so ein arschgeiler Film, den James Cameron da geschaffen hat, der aber auch also nicht nur, aber auch mit davon getragen wird, dass Arnold Schwarzenegger so eine Präsenz hat. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst. Doch, absolut. Aber ich würde halt nicht nur Arnold Schwarzenegger betonen, sondern Nein, nein, auf keinen vor Fall. allem auch Robert Patrick, der super ist als T-1000. Und allein das Konzept flüssiges Metall, wie es umgesetzt wird. Und Robert Patrick hat halt diese ganz starre Miene. Er ist bedrohlicher als Arnold Schwarzenegger es im ersten Teil je gewesen ist. Und Terminator 2 ist vor allem deshalb so ein fantastisches Sequel, weil es tatsächlich alles nimmt, was Terminator 1 ausgemacht hat, und es setzt dem nochmal die Krone drauf. Und ich erwähnte eben schon, dass James Cameron eigentlich der König der CGI ist. Das hat in den 80ern mit Abyss angefangen und in Terminator 2 hat er es quasi perfektioniert. Unter anderem halt in diesen Szenen, wenn man sich ansieht, wie Robert Patrick sich da quasi transformiert. Und es gibt so viele gute Szenen, an die du instantly denkst, wenn das Thema auf Terminator 2 fällt. Die Verfolgungsjagd mit dem Truck, die Szene, in der sich Robert Patrick quasi Clown formt und sich hinten an den Wagen hängt. Das ist Actionkino vom Allerfeinsten. Und ich finde tatsächlich den allerersten Terminator gar nicht so gut, wie immer gesagt wird, vor allem, weil es in meinen Augen eigentlich ein relativ simpler Monsterfilm ist. Du hast halt den Killer-Roboter aus der Zukunft, er kommt in unsere Zeit, er jagt dich, er ist dir überlegen und du musst den ganzen Film abhauen. Und Terminator 2 ist halt völlig anders, weil du hast jetzt Ja, der Arnold Terminator 2 Schwarzenegger. hatte aber auch ein Budget, was der erste nicht hatte. Das muss man aber Das auch hat mal sich anmerken. James Cameron natürlich auch erarbeitet im Verlaufe der Jahre. Aber du hast halt auch ein anderes Konzept, dass die quasi Arnold Schwarzenegger zurückholen, um Sarah Connor. Es ist so weird, von Sarah Connor zu sprechen, wenn man Deutscher ist, zu verteidigen. Dass sie da tatsächlich diese Battles Maschine gegen Maschine haben. Und ich höre immer wieder, dass viele Leute bei Terminator 2 am Ende auch gern mal eine Träne verdrücken. Einfach Absolut. weil das James Camerons bester Film ist. Da ist richtig viel Herz reingeflossen. Er hat das Beste rausgeholt. Er hat CGI erst salonfähig gemacht. Also Ja, erst gab allein diese Szene mit, das ist jetzt kein Spoiler, wo diese Vision vom Judgment Day dann den Leuten vor Augen geführt wird, mit den Skeletten, die sich dann da festhalten. Es ist so eine grandiose Effektarbeit. Also, das ist für mich heute noch absolutes Standard, was ich gerne in Filmen sehen Du mag. hattest Abyss, du hattest Terminator 2, du hattest Jurassic Park und damit war CGI etabliert. Mehr brauchtest du nicht, damit CGI den endgültigen Siegeszug antreten konnte. Und es ist eine grandiose Effektarbeit, es ist grandios gescriptet, dass du auf einmal Du kannst 1992 Arnold Schwarzenegger nicht mehr als den Bösen zu besetzen, weil das einer der populärsten Darsteller seiner Zeit war. Natürlich wollten die Leute auf Arnis Seite sein. Und er wird halt von diesem stillen Killer, der keine 100 Worte, glaube ich, im ersten Teil sagen durfte, auf einmal zum wirklichen Helden, mit dem du mitfühlst, weil er eine Beziehung zu den Connors aufbaut. Und ja, absolut grandios, eine Pflichtnennung. Wahrscheinlich der westliche Actionfilm der 90er schlechthin. Absolut. Und vor allen Dingen der absolut beste Teil der ganzen Reihe. Definitiv. Und es ist schade, dass James Cameron sich nach diesem Teil von Terminator ein bisschen abgewandt hat. Er versucht das jetzt wieder ein bisschen wieder gut zu machen, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren, weil das will keiner mehr sehen. Und Terminator 2. Wir sollten froh sein, dass es Terminator 2 gab, denn es war das höchste der Gefühle. Und es ist auch endlos zitierbar. Und ich finde, das zeichnet irgendwo auch einen Actionfilm aus, einen guten Actionfilm aus, wenn du circa 20 One-Liner hast, die du jederzeit zitieren kannst und wo jeder sagt, ah, alles klar, Terminator 2, geiler Film. Absolut. Also ich denke, jeder, der diesen Film gesehen hat, wird da mit Sicherheit uns zustimmen. Das ist ein Action-Erlebnis, möchte man sagen. Allein mit dieser ganzen Dramaturgie, den ganzen Effekten, dem ganzen Acting, diesem Epos, was man aufgezogen hat, es ist unfassbar. Und dann auch noch in Kombination mit diesem. Ja, I need your Also es ist clothes, auch your der boots Soundtrack. and your motorcycle. Und wie gesagt, es ist ein absolutes Meisterwerk, was James Cameron da geschaffen hat. Es funktioniert alles. Alles, was er sich vornimmt, geht nahtlos auf. Und unvergessliche Szenen, die auch heute noch funktionieren. Also, obwohl das eins der ersten Beispiele von CGI im Kino waren, ist die CGI heute noch teilweise beeindruckt, wenn du dir, wie gesagt, die ganzen Transformationssequenzen ansiehst. Allein diese Zeitsprünge, denn wenn da diese Blitze links und rechts in die Gassen sprießen, es ist heute noch, also da kriege ich heute noch eine Gänsehaut, wenn ich die Szenen Ich sehe. finde es schade, dass Robert Patrick nach Terminator 2 quasi nicht auf der Welle reiten konnte und ja, sich zu einem der größten Stars entwickelt hat, die die 90er zu bieten hatten, sondern dass es bei Terminator 2 geblieben ist. Weil. Für einen Cameo in Last Action Hero hat es noch Aber er gereicht. ist wirklich ein sauguter Villain. Der Absolut. T-1000, ich finde ihn awesome als den T-800. Einzelmeinung, aber. Ja, nee, er hatte ja die besseren Fähigkeiten, das muss man mal anerkennen. Ja, allein. Wer kommt auf die Idee, einen Killer-Roboter aus flüssigem Metall zu bauen? Das ist. Wir sind noch weit von so einer Technologie entfernt. Gott sei Dank. Denn wenn es nach James Cameron gegangen wäre, hätte Skynet die Welt längst übernommen. Ja, aber wir kommen langsam so in Gefilde, wo es kaum noch zu toppen ist. Ich meine, wir haben jetzt mit Terminator 2, glaube ich, einen der Actionfilme genannt, die wirklich jeder kennt, der mal etwas in Sachen Actionkino miterlebt hat. Aber jetzt ist die interessante Frage, womit würdest du jetzt noch daherkommen, wenn wir sagen, das ist auch noch ein Film, den man unbedingt nennen soll, wenn man über Actionfilme spricht. Ja, ich möchte über einen kleinen Film sprechen, über den ich zuvor noch nie gesprochen habe, glaube ich. Wirklich eine untergegangene, unterschätzte Perle der 90er. Con Air ist der geilste Scheiß überhaupt. Punkt. Ich rede unglaublich gern über Con Air und ja, er spielt nicht in derselben Liga wie Terminator 2, bei weitem nicht. Aber wenn es um ein unterhaltsames Action-Erlebnis geht, ist der absolut oberste Liga. Es ist ein Bombencast, Juli. Du hast nicht einen Villain, du hast nicht zwei Villains, du hast Nicolas Cage gefangen in einem Flugzeug voller Hochsicherheitsgefangener, die dieses Flugzeug kapern. Und Ja, wir hatten quasi Speed, wo die Handlung nur in einem Bus abspielte. Und hier haben wir eine Handlung, die nur in einem Flugzeug abspielt. Und jeder, der mit drin ist, bekommt seine 5 Minuten ab. Du hast Ving Rhames als einen der Bösen. Du hast Danny Trejo noch bevor er quasi so die richtig anerkannte Kultfigur war. Du hast Dave Chappelle. Ja, Nicolas Cage ist jemand, der begeht Notwehr und wird wegen Mord inhaftiert. Das ist halt, der Kicker des Films ist absolut idiotisch, weil jeder, der Con Air gesehen hat, denkt sich in den ersten 5 Minuten, warum wird er dafür 7 Jahre verknackt? Was soll der Scheiß? Es gab Zeugen, es ist ganz klare Notwehr, aber nein, sie stecken ihn ins Gefängnis. Und wenn er rauskommen soll, muss er halt in einen Flieger gebracht werden, der zeitgleich dazu dienen soll, dass ein paar Hochsicherheitsgefangene von einem Gefängnis in ein anderes, neues gebracht werden. Und natürlich kapern sie den Flieger. Und Nicolas Cage ist ganz alleine gefangen, oben in der Luft. Er muss unten mit John Cusack kommunizieren, dass er irgendwie die Lage wieder hingebogen bekommt. Denn er möchte endlich zu seiner Tochter, die er all die Jahre lang nicht gesehen hat. Und du hast John Malkovich als Cyrus the Virus, auch als einen Terroristen, als ein kriminelles Genie. Und hier trifft ein Overactor auf den anderen. Und der Film bockt von vorne bis hinten. Sobald du dich quasi damit abgefunden hast, okay, das ist ein Film, der wirft Logik komplett über Bord, liefert er dir feinste Actionkost ab und du bleibst auch bis zum bitteren Ende dabei und feierst alles ab. Du hast Dialoge. Nicolas Cage möchte seiner Tochter einen Plüschhasen schenken. Und der ist halt irgendwo in der Fracht und John Malkovich findet ihn. Und er macht sich halt über Nicolas Cage lustig, sobald er weiß, dass Nicolas Cage heimlich die Flugsabotage sabotiert. Und Nicolas Cage sagt dann: Step away from the bunny. Und dann kommt John Malkovich und legt nochmal einen oben drauf und sagt: Move away or the bunny gets it. Fuckface. Es ist so großartig, weil du hast wunderbare Schauspieler und dann kommt das Ende. Und das ist halt wirklich klassische 90er Jahre. Das könntest du heute nicht mehr machen, wo quasi der Flieger bruchlandet mitten auf dem Las Vegas Strip. Ohne Rücksicht auf ja, Wahrzeichen, Menschen, Sachbeschädigung. Da geht alles zu Bruch und es ist awesome. Jeder, dem ich diesen Film empfohlen hat, hat gesagt: Okay, ich verstehe, warum du diesen Film so sehr abfeiern kannst. Weil er bockt. Es ist ein Film, der bockt. Wie siehst du das, Huli? Es ist jetzt schon ein bisschen was her, dass ich Con Air mir zu Gemüte geführt habe, aber das, was du umschrieben hast, ist schon ziemlich in Erinnerung geblieben und ich kann dir wirklich nur zustimmen. Es ist wirklich krasses Overacting, was man geboten bekommt und wer auf 90er Jahre Actionkost steht, der ist hier ziemlich gut Eine bedient. Sache, die ich noch erwähnen möchte, in einer Nebenrolle gibt es Steve Buscemi. Er spielt den einzigen Kriminellen an Bord dieses Flugzeugs, der nicht an der Sabotageaktion beteiligt ist. Und er spielt halt einen kompletten Irren, einen Kannibalen, so tatsächlich so ein Hannibal Lecter-Type. Und er reißt sarkastische Kommentare während des ganzen Flugs und an einer Stelle zwischenlanden sie und dann büxt er aus und macht eine Teeparty mit einem kleinen Mädchen, das nebenan wohnt. Es ist, man darf nicht zu so sehr drüber nachdenken, weil es ist schrecklich, was da gerade passiert. Steve Buscemi in Con Air ist so ziemlich die letzte Person, der du dein Kind anvertrauen wollen würdest. Aber er ist auch so unglaublich unterhaltsam. Es ist tatsächlich einer dieser Filme, wo eigentlich jeder Schauspieler, der mit an Bord ist, Spaß hat, Und das sind die besten Konditionen, damit man als Zuschauer quasi auch quasi sich fest anschnallt und sich zurücklehnt und den Flug genießt. Ein absolut einprägsamer Film, sage ich jetzt Für mal. mich die Und ich. Quintessenz des absurden 90er Jahre Actionkinos. Weil ohne ins Ernste abzudriften, mehr Balls to the Wall idiotische Action geht nicht. Und wie gesagt, ich bin sehr großer Nicolas Cage-Fan und hier hat er halt diese lange Gandalf-Mähne. Der Film ist herrlich. Es gibt keine Minute, die auch nur annähernd langweilig ist. Aber wie wir schon bereits festgestellt haben, es gibt ja nicht nur, also wir hatten jetzt schon asiatische Produktion, wir hatten jetzt auch schon nordamerikanische Ich glaube, wir Produktion. haben denselben Platz 1. Was wir aber noch nicht hatten, war eine europäische Produktion. Und auch wenn auch hier, sage ich jetzt mal, Schauspieler mit zugange waren, die auch schon in anderen Hollywood-Produktionen etabliert waren. Hier handelt es sich um einen Film, der von Luc Besson gedreht wurde, mit Jean Reno in der Hauptrolle. Die Rede ist hier von Leon, der Profi. Haben wir tatsächlich dieselbe Top 1? Wir haben sowas von dieselbe Top 1. Es gibt meiner Meinung nach keinen anderen Film, den man wirklich als Nummer 1 hier anführen könnte, weil gut, du hast ihn jetzt zuerst vorgestellt, das heißt, ich lasse dir da auch das erste Wort, aber Ja, also dieser Film umfasst wirklich alles, was ein guter Film haben muss. Er hat schon quasi Arthouse-Elemente. Er hat so geiles Kammerspiel, diese Stunts, die teilweise aus dem Nichts plötzlich Jean Reno darlegt, aber um mal den Plot anzuschneiden. Jean Reno spielt hier eben halt einen Auftragskiller, der so ein bisschen, ja, von der, so in den Diensten der Mafia steht, so möchte ich das jetzt mal umschreiben. Und da kommt es dann eben halt zu einem Ereignis, dass eine Familie dann ermordet wird. Und er steht dann so zwischen den Fronten, weil es da ein Kind gibt, gespielt von Natalie Portman, damals ziemlich jung. Sie ist hier die Mathilda. Und er mischt sich dann damit ein und gerät dann zwischen die Fronten und dadurch killt dann, weil sie wird dann eben halt auch so ein bisschen von ihrem Vater, sage ich jetzt mal, misshandelt, weil der auch so ein bisschen mit kriminellen Machenschaften am Hut hat. Und ja, das ganze Szenario artet dann so aus, dass ja, Jean Reno alle, also Leon in dem Falle, alle ab schießt und dann so, dass sich dann so konstelliert, dass Mathilda dann eben halt auf der Seite von Leon ist, dass die dann quasi so, dass sich dann so ein ungleiches Paar, so ein Mädel im Teenageralter und dann eben halt so ein Auftragskiller, dass die dann eben halt, sage ich jetzt mal, schauen, über die Runden zu kommen. Und weil Jean Reno, also in dem Falle Leon, sich so gegen seine Arbeitsenthusiasmus gestellt hat und sich dann in fremde Dinge eingemischt hat, gerät er auch zwischen die Fronten und auch findet, dass sein Arbeitgeber, also sein Auftraggeber, nicht so prall und wird dann von seinem Auftraggeber verfolgt. Und ihr habt hier auch so geiles Acting in diesem Film. Ihr habt hier auch einen Gary Oldman, der einen DEA-Agent spielt. Und dieses ganze Drumherum, wie das aufgezogen wird mit den Effekten, mit diesem Kammerspiel und diese Actionsequenzen in Häusern. Ich habe noch nie so geile Actionsequenzen in Häusern gesehen. Und es ist unfassbar geil, dieses Zusammenspiel. Und das Gimmick, was man Jean Reno, also dem Charakter Leon, gegeben hat, er kann nicht lesen und schreiben. Und Mathilda bringt ihm dann quasi das Lesen und Schreiben bei. Und das wird so unfassbar gut erzählt. Also ich habe, wenn ihr 90er-Jahre-Filme mögt, das ist für mich ein Film, den müsst ihr ebenfalls gesehen haben. Er ist ziemlich brutal. Also in diesem Film werden auch viele Menschen sterben. Aber die ganze Inszenierung von diesem Film, allein in dieser in dieser beklemmenden Atmosphäre jedes Mal aufs Neue. Es ist so unfassbar geil. Ich hab keine Zeit mehr für diese Mickey Maus Scheiße. Genau. Ja, Leon der Profi ist einer der besten Filme, die je gedreht worden sind. Erst recht oder vor allem in Europa. Ach, dieser Film ist so unfassbar gut. Also ich habe tatsächlich meine Top 5 mit Filmen aufgefüllt, die eher lustig sind, die quasi dieses unterhaltsame, plumpe 90er Action-Kino voll zu tragen gebracht haben. Aber wie sehr ich Con Air auch liebe, ich kann den Film nicht über Leon den Profi stellen, weil Leon der Profi ist halt das höchste der Gefühle. Du hast gesagt, das ist geniale Action, die es hier gibt. Ja, es sind Actionsequenzen, die fesseln und ziehen bis heute. Du hast gesagt, du hast noch nie solche Actionsequenzen in einem Haus gesehen. Ich schon, weil The Raid, der indonesische Actionfilm, tatsächlich Sequenzen hat, die stark an Leon erinnern. Und der Film ist so unglaublich mitreißend und bewegend. Es geht halt hauptsächlich um die Beziehung zwischen Leon und Mathilda. Denn Mathilda möchte ja lernen, wie man eine Assassinin wird, damit sie sich Genau. an Gary Oldman rächen kann, die ja ihren vierjährigen kleinen Bruder getötet hat. Und was aus dieses Bring mir bei, wie ich eine Mörderin werde, wird eigentlich ein Bring mir bei, wie ich selbstständig ein erwachsenes Leben führen kann. Leon und Mathilda helfen sich beide gegenseitig in ihren tristen Alltag zurechtzukommen. Und ja, eigentlich entsteht da eine Art Vater-Tochter-Beziehung, die selten so eindrucksvoll gewesen ist wie in diesem Film. Und tatsächlich, das Häubchen auf der Sahnetorte ist meiner Meinung nach Gary Oldman, der so ziemlich einen der besten Villains aller Zeiten spielt. Obwohl er einen DEA-Agent spielt, ist er definitiv in Das ist diesem ja Film der der Böse. krasse Gegensatz dieses Films. Alles ist irgendwie auf den Kopf gestellt. Es ist eine Welt, die es nicht geben sollte. Der Gute ist ein Auftragskiller. Der Böse ist ein drogensüchtiger DEA-Cop. Mathilda wächst in einem Umfeld auf, das man keinem Kind jemals wünschen würde. Und findet da mit Leon ihren Weg raus aus diesem Dilemma. Und wir sollten eigentlich nicht auf Leons Seite sein, weil er ist ein Killer. Er arbeitet für die Mafia. Und Gary Oldman als Stansfield soll ja für Recht und Ordnung stehen, aber er steht für das komplette Gegenteil. Und tatsächlich Gary Oldmans Performance. Ich habe in 90er Action einen kleinen Faible für geniales Overacting. Nicht nur toppt Gary Oldman in diesem Film das Overacting von Leuten wie Nicolas Cage, John Malkovich und John Travolta in ihren besten Tagen. Er ist dabei auch noch legitim furchteinflößend. Du siehst ihn, wie er da quasi sich durch eine Junkie-Wohnung tänzelt, Beethoven im Hintergrund abspielt und eine unschuldige Person nach der anderen mit einer Shotgun abknallt. Und er ist unberechenbar. Du weißt nicht, womit Gary Oldman im nächsten Moment um die Ecke kommen kann. Und teilweise ist er mega unterhaltsam und dennoch zeitgleich mega furchteinflößend. Das ist eine Performance, wie es sie nur selten gibt. Wie ich sie vielleicht allenfalls mit Heath Ledgers Joker vergleichen würde. Und es. Ein guter Villain trägt sehr, sehr viel zu einem guten Actionfilm bei. Du hast Hans Gruber in Stirb langsam und du hast Stansfield in Leon. Leon, der Auftragskiller, der eigentlich böse sein sollte, der aber sehr still ist, sehr reserviert, sehr kühl und quasi Oldman als das absolute Gegenteil. Ein korrupter Cop, der die Leinwand komplett für sich veranschlagt, sobald er zu sehen ist. Und ja, Dieser Film ist ebenfalls ein absolutes irgendwie Meisterwerk. möchtest du quasi, dass er richtig auf die Fresse bekommt und dass Mathilda ihre Rache an ihm bekommt, weil das so ein unglaublicher, furchteinflößender Drecksack ist. Und andererseits möchtest du auch, dass er den Bildschirm nie wieder verlässt, weil seine Performance so unglaublich unterhaltsam ist. Jean Reno liefert sein A-Game ab in einer Rolle, die ihm eigentlich eher ein Underacting abfordert, was er natürlich nicht gut nach Hollywood übertragen konnte, weil stiller Franzose, starker Akzent. Natürlich ist der in Hollywood immer eher der Böse gewesen und nicht der Held, was schade ist, weil Also sagen wir es mal so, also dieses Konzept hätte in den 90er Jahren in Nordamerika nicht stattgefunden in einem Film. absolut nicht, weil da brauchst du tatsächlich schon dieses unabhängige Europäische für. Und ich kenne Leute, die argumentieren, dass Leon und Mathilda eine legitime Liebesbeziehung haben. Ich sehe das eher familiärer, aber es ist eine Interpretation, die valide ist irgendwo, auch wenn ich ihr nicht zustimme. Ja, die Franzosen hatten sowieso immer irgendwie so, also ich erinnere mich an viele französische Filme, die ich immer mal gesehen habe, wo so eine subtile Beziehung mit zweier Menschen erzählt wurde, wo der Altersunterschied ein bisschen, aber ich glaube auch, das ist eine eher eine Vater-Tochter-Geschichte als eine Liebesbeziehung. Aber definitiv ein Film. Die Action ist das Feinste vom Allerfeinsten. Und wenn der Film auf Emotion setzt, ist der Film dann auch tatsächlich einer, Ja, wo man dieser sich Film ist nicht alles. schämen muss, wenn man eine Träne verdrückt. Dieser Film, der nimmt dich wirklich in all seinen Emotionen mit und du bist wirklich absolut drin in diesem Film, von vorne bis hinten, weil alles, was in diesem Film passiert, du blickst einfach nur gespannt und kannst es nicht erahnen, was als nächstes passiert, wenn du diesen Film noch nicht kennst. Es ist ein absolutes Meisterwerk, was Luc Besson da geschaffen hat. Erst recht Und das Ende auch. Das ist. Ja, das ist so emotional, das nimmt dich richtig, richtig mit. Und wir reden hier von einem Actionfilm, der so, dich so packt emotional. Das habe ich selten erlebt bei einem Film, unabhängig aus welchem Genre. Und Luc Besson hat auch tatsächlich nie wieder einen Film abgeliefert, der an die Grandiosität von Leon heranreichen konnte. Es ist definitiv, auch wenn ich ein großer Freund von das fünfte Element bin, aber definitiv ist Leon der Profi Aber das sein fünfte Element absolut bestes schlägt ja Werk. eine komplett andere Richtung ein. Er möchte ja Ja, halt nicht ja. ernst genommen werden, aber Leon tut es. Und wie gesagt, Gary Oldman als Stansfield, eine der beeindruckendsten schauspielerischen Leistungen des Jahrzehnts, mindestens. Einer der besten Villains, die es je gegeben hat. Ein Film, der einen ein kleines bisschen sprachlos zurücklässt. Und der nicht nur in eine Top 5 der besten 90er-Actionfilme gehört, sondern tatsächlich auch in eine Top-Liste der besten Filme aller Zeiten. Und das meine ich ganz Absolut. unironisch. Da bin ich absolut bei dir. Und nicht nur Und du, sondern everyone! ich werde niemals so overacten können, wie Gary Oldman es in diesem Film tut. Und ich werde niemals draufgehen können, wie Gary Oldman es in diesem Film tut. das ist richtig, das ist einer der einprägsamsten. Ja, okay, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ja, was Aber mit ihm generell, passiert, das keiner ist stirbt wie sehr Gary einprägsam. Oldman. Wenn jemand überdramatisch draufgehen kann, ist es Gary Oldman. Es ist halt schade, dass er nach Leon sehr auf Typecasting fixiert wurde und erstmal lange Zeit nur den Bösen spielen durfte, bevor er dann auch mal Sirius Black oder Commissioner Gordon spielen durfte. Es hat ihn sehr lange gebraucht, dieses Stigma zu durchbrechen, obwohl er ein Bombenschauspieler ist. Und das Absolut. ist auch eine Rolle. Da hätte ich es der Academy nicht krumm genommen, wenn sie ihn für den besten Nebendarsteller nominiert hätten. Das wäre in meinen Augen sogar ein Minimum gewesen. Ja, also absolut großartiges Acting von vorne bis hinten. Also dieser Großartige Film. Action-Regie von Luc Besson, wo es schade ist, dass er sie nie in dem Sinne mehr rekreieren konnte. Ein Meisterwerk. Punkt. Ja. Wollen wir noch ein Es paar ist. Honorable Mentions anbringen? Oder hast du zu Leon noch was Ja, zu sagen? das. Ja, also das war auf jeden Fall der Film schlechthin aus den 90er Jahren. Und ich bin auch Aber wenn froh, dass man. wir beide dieselbe Nummer 1 hatten, weil Ja, das das unterstreicht es spricht noch. für. Ja, das spricht nur für diesen Film. Wenn man über 90er Jahre Actionfilme redet, würde ich auch noch so Dinge wie Reservoir Dogs oder Pulp Fiction von Tarantino in den Raum werfen, der sich ja, Tarantino geht ja offen damit um, dass er sich inspiriert von vielen Filmen, sowohl Western als auch Eastern-Filme. Und ja, wir hatten es ja vorhin schon mit Hardboiled angesprochen. Man sollte ihn auch noch erwähnen, Tarantino, in dieser Riege der Actionfilme der 90er Jahre, auch wenn Tarantino-Filme eher auf Dialoge setzen, aber auch hier kriegt man Actionsequenzen geboten in beiden Filmen. Ich hätte sowas wie Pulp Fiction auch nicht auf eine Liste der besten Actionfilme gesetzt. Du weißt, ich habe mit Quentin Tarantino so meine kleinen Probleme. Aber das kann man sich für einen anderen Podcast aufheben. Aber gut, eine Honorable Mention. Es gibt wirklich so viele Actionfilme, die man hier anbringen könnte. Soll ich ein paar Name droppen, die ich noch auf meiner Longlist hatte? Ja, bitte. The Last Boy Scout. True Lies, wahre Lügen. Face Off. 007 GoldenEye. Total Recall. Absolut, absolut. Operation Broken Arrow. Auch als ein Film, der Der unglaublich gerät ein bescheuert bisschen. ist, aber. Der gerät auch ein bisschen in Vergessenheit. Also es ist ein John-Woo-Film und er hat alle klassischen John-Woo-isms, aber das Ding ist, John Travolta ist in diesem Film endlos unterhaltsam. Und wer schon mal immer sehen wollte, wie John Travolta von einer Atomrakete aufgespießt wird, das ist der Film für euch. Matrix hatte ich noch auf der Longlist, muss natürlich genannt werden. Stimmt, Ende der 90er war der erste Matrix. Vollkommen Ich korrekt, sagte ja, Keanu das Reeves ist verdrängt man so ein ein bisschen. Pflicht-Action-Darsteller der 90er irgendwo. Payback, die Abrechnung mit Mel Gibson, auch Ende der 90er noch rausgekommen und ein Personal Favorite, um das Ganze ein bisschen abzurunden, Stirb langsam 3 jetzt erst recht. Das sind so die Filme, die ich noch auf dem Trichter gehabt hätte. Ja. Also mir persönlich, ja, du könntest jetzt so viele Filme nennen, die du in dieses Genre packst, Wir haben so aber viele wie Schauspieler gesagt. gar nicht mit reinnehmen können. Wir haben keine Harrison Ford-Filme genannt, der Filme abgeliefert hat wie Auf der Flucht und Air Force One. Wir haben keinen Jackie Chan-Film in unseren Listen gehabt. Da werden uns Wir wahrscheinlich. haben keinen Clint Eastwood drin, obwohl er auch tatsächlich, auch wenn die eher so ein bisschen auf Thriller getrimmt waren, aber er hatte auch ein paar gute Wir haben Actionfilme. keinen Steven Seagal-Film, aber das ist jetzt, glaube ich, weniger tragisch. Wir haben keinen Tom Der Steven Cruise-Film. Seagal ist eh ein Wir Gott. hätten Mission Impossible einbauen können. Wäre völlig Stimmt. gut aufgehoben gewesen hier. Le Ich ja. glaube, ein paar Leute werden uns in den Kommentaren abkacken, dass wir Drunken Master nicht erwähnt haben. Also hier nochmal eine kleine Honorable Mention. Ich kenne mich leider mit Jackie Chan zu wenig aus. Ich habe da große Lücken. Aber wie gesagt, Hongkong hat nicht nur Chow Yun Fat zu bieten, sondern das ist quasi eine goldene Generation an Schauspielern gewesen, die sie da hervorgebracht haben. Und ich hoffe, ich konnte auch ein bisschen nahebringen, warum mir die 90er als Action-Jahrzehnt so ans Herz gewachsen sind und warum das für mich auch eine bessere Dekade ist als die 80er, wenn es ums Action-Kino geht. Auf jeden Fall eine hervorragende Idee, dass du die mir mitgeteilt hast für eine Podcast-Umsetzung. Denn ich wäre mit Sicherheit irgendwie auf das 90er-Thema nochmal gekommen, aber so speziell im Action-Bereich, da hätte ich dann doch mir die 80er persönlich rausgepickt. Aber es ist eine sehr interessante Konstellation, die wir jetzt hier gefunden haben und vor allen Dingen die Filme, die wir genannt haben. Wir haben jetzt wirklich ein riesiges Spektrum abgedeckt, ohne dass wir uns in unserem Ranking abgesprochen haben. Das möchte ich an dieser Stelle mal Sonst hätten wir auch festhalten. nicht den gleichen ersten Platz gehabt. Das ist richtig, ja. Und wie gesagt, ich habe auch quasi die Filme gepickt, die für mich persönlich das 90er-Jahre-Action-Kino so am besten mit zum Tragen bringen. Wenn es um die wichtigsten gegangen wäre, hätte ich, wie gesagt, über Matrix reden können, aber der Film ist auch irgendwo totgequatscht worden mittlerweile. Und wir haben hier tatsächlich einige Perlen angesprochen und ich glaube, ich kann tatsächlich jeden einzelnen Film, über den wir heute gesprochen haben, den Zuhörern besten Gewissens ans Herz legen. Dem kann ich persönlich nichts mehr hinzufügen. Und ich würde einfach an dieser Stelle sagen, schließen wir diese grandiose Aufnahmesession ab. Sagt uns, welche Filme wir vergessen haben und Genau, schreibt, bombardiert uns mit den Kommentaren, falls wir da irgendwie einen Film vergessen haben, der eurer Meinung nach unbedingt erwähnt werden müsste. Und Was? vielleicht habt ihr Kein ja noch so ein Total paar. Recall, ihr Husos. Vielleicht gibt es ja noch so ein paar Geheimtipps, die ihr uns geben könnt. Also, ne, wir sind ja sowieso total die Filmsuchtis und da ist auf jeden Fall immer mal wieder so eine Empfehlung gut, weil ich denke, in den 90er Jahren ist auch, wie wir anhand unserer Aufnahme festgestellt haben, einiges untergegangen. Vielleicht auch, wenn jemand Vorschläge hat, dass wir wieder mal so einen Podcast machen, sei es zu den besten 80er-Filmen oder zu den besten Action-Filmen nach 9/11. Lasst es uns wissen, dass wir auch ein Ding. Ich glaube, das war eine sehr gute Session, die wir heute hatten und Absolut. auf jeden Fall hat sehr Spaß gemacht, quasi mal tief in die 90er Betamax-Kiste zu greifen und tatsächlich ein paar sehr verdiente und ein paar sehr vergessene Actionperlen wieder hervorzukramen. Fest steht auf jeden Fall, I'll be back.